Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Die Elite. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite mit dem Ausrufezeichen und natürlich dem tugendhaften Zeilenende. Das muss ich erst noch zeigen. Ja, magst du unsere Hörerinnen und Hörer begrüßen oder? Nein. Ist dir heute nicht so danach? Ist dir zu warm? Nein. Brauchst du erst einen Keks? Ich habe schon vier Kekse gegessen und bin frustriert und ausgemergelt und überhaupt. Wir haben jetzt 7 Folgen lang über Todsünden gesprochen und es war so schön, über schlimme Dinge zu sprechen und jetzt darf ich nicht mehr. Du, seit der Scholz an der Macht ist, hat sich's da eigentlich ausgemergelt. Den verstehe ich jetzt nicht. Aber gut, halten wir fest. Wir haben jetzt 7 Folgen lang über Todsünden gesprochen und es war sehr schön. Und dann hast du gesagt, jetzt müssen wir auch noch über die andere Seite der Medaille sprechen. Und jetzt bin ich dazu gezwungen, über Tugenden zu sprechen. Genau. Und ich finde das nicht schön. Den Ausgemerkelt-Witz, den erkläre ich dir mal in der stillen Stunde irgendwann. Das wäre total lieb. In meiner Kemenate, bitte. Ja, wir sprechen über die Tugenden im Gegenzug zu den Todsünden, um einfach mal zu gucken. Wir haben ja jetzt über Todsünden gesprochen und bei manchen waren wir ja schon so auf der Position, ob das noch so richtig Sünde oder so Todsünde, so ultra böse ist oder ultra falsch. Weiß ich nicht, Digga. Und dementsprechend gucken wir uns doch mal die andere Seite der Medaille an, die Tugenden. Da machen wir jetzt allerdings nicht aus 7 Folgen raus, das wäre ein bisschen ärgerlich. Sondern wir schauen uns einfach mal nur die Tugenden in Kontra der Todsünden an und schauen mal, ob vielleicht die Tugenden heutzutage auch einfach so nicht mehr zeitgemäß sind. Ja, also einfach nicht passend sind, nichts Erstrebenswerte sind. Nichts, was man irgendwie in seinen Lebenslauf schreibt und sagt, hier, hallo, ich bin... Ja, also tugendhaft. Tugendhaft. Ein Tugendbold. Ja, den hatte ich auch auf den Lippen. Ein Tugendbold. So ein schönes Wort. Ich finde, ein wir sollen. Bursche. Ich lade den Bursche zu Punkt. Müssen wir eigentlich, wenn wir jetzt noch ein Zitat droppen, irgendwie Gebühren an Monty Python zahlen? Weiß ich nicht. Kannst du das mal recherchieren? Lassen wir es einfach. Steigen wir doch mal ein. Wir haben begonnen bei unserer Todsündenreise mit dem Neid. Ja. Ja, und bevor wir jetzt hier eine Neiddebatte vom Zaun brechen. Oh Gott. Boah. Siehst du, ich weiß schon, warum ich auf diese Folge keinen Bock habe. Gehen wir ganz kurz auf den lustigen lateinischen Namen von Neid ein. Ja. Der lateinische Name von Neid ist Envidia. Nvidia. Da war jemand nicht humanistisch gebildet, als er seine Chipfirma benannt hat. Oder um's sozusagen, wahrscheinlich ist dann der Neid die GeForce. Jetzt könnten wir dann überlegen, ob das Gegenteil die Tugend ATI ist. Also die. Ich wollte gerade fragen, ob Radian irgendwie. Aber ich fürchte, da müssen wir unsere Hörerinnen, Hörer und Wombats enttäuschen. Es ist nämlich das Wohlwollen, die Humanitas. Ja, Humanitas. Wohlwollen. Ist denn wirklich das Wohlwollen das Gegenteil von Neid? Also, wenn ich jemanden wenn ich jemandem gegenüber die Entscheidung habe, bin ich gegenüber diesem Menschen neidisch, also neide ich ihm etwas, oder kann ich im Gegenzug auch wohlwollend sein? Naja, Also, ja. Also ist Wohlwollen quasi, ich gönne jemandem etwas, oder ist, also Wohlwollen im modernen Sprachgebrauch ist ja eher, dass man jemanden wohlwollend unterstützt. Also Wohlwollen ist ja etwas, man gibt ja quasi etwas ab sogar noch. Jemandem etwas neiden ist ja eher das, was er hat haben wollen. Ja, das ist ja schon das Gegenteil, oder? Zu viel haben und noch was abgeben wollen, statt etwas nicht zu haben und das von jemand anderem auch noch wegnehmen zu möchten. Ja, aber den Menschen, dem ich was neide, der hat ja etwas, ja. Dem gebe ich dann noch etwas hinzu. Nein, das ist ja das Gegenteil, dem gebe ich ja nichts hinzu. Nein, entweder bin ich neidisch oder wohlwollend. Entweder bin ich neidisch oder ich bin wohlwollend. Beides gleichzeitig geht nicht. Genau, aber ich kann ja nur auf jeden Fall neidisch sein, dem ich etwas neide, also dem ich etwas abnehmen möchte quasi in dem ja. Sinne. So, diese Person, der ich etwas neide. Ja. Wenn ich gegenüber dieser Person nicht neidisch bin, ja. Sondern wohlwollend, dann gebe ich ihr quasi sogar noch etwas hinzu zu dem, was sie da hat. Also, keine Ahnung, um an der Neiddebatte hängen zu bleiben, ich spendiere dem Privatjet-Menschen einfach auch noch ein ökologisches Gewissen. Kanister voll Treibstoff. Einfach einen vierten Flügel oder einen dritten Flügel. Was soll der denn mit dem Klavier? Ja, eine weitere Tragfläche. Ach so. Ein Flügel ist nur ein Transportobjekt für eine Harfe. Damit du fragen kannst, wer hat denn die Harfe in den Sarg gelegt? Ja, aber es sind ja auch Hämmerchen im Spiel. Ja. Gut, aber Wohlwollen. Ich verstehe jetzt nicht, wo du da den Gegensatz, wo du die Gleichheit konstruieren willst. Von der Haltung her ist es doch ein Unterschied. Na, also stell dir einfach mal vor, du stehst vor deinem großen Freund mit dem Porsche. Nennen wir ihn jetzt nicht bei meinem Namen, den Beelzebub. Und du kannst quasi sagen, oh, ich hätte auch gerne einen Porsche. Ja. Weil er hat ihn ja relativ unverdient bekommen. Ja. Und du neidest ihm diesen Porsche. Das tue ich nicht. Christian Lindner ist tatsächlich größer als ich. Wieder was gelernt. Und zu diesem Zeitpunkt könntest du jetzt aber auch sehr wohlwollend sein und sagen, nein, er ist zwar sehr unverdient an diesen Porsche gekommen, aber ich gönne ihn ihm. Also ich bin da wohlwollend, unterstütze ihn auch noch und gebe ihm noch, keine Ahnung, eine Tankfüllung aus. Ja. Oder ich finde es zumindest nicht, oder ich binde zumindest dieses Leben und Leben lassen. Ich neide ihm zumindest den Porsche nicht. Ich muss ihm ja keine Tankfüllung dafür spendieren. Solange es not my cup of tea, wenn es not my cup of tea ist, muss ich damit ja nichts zu tun haben. Das ist Wohlwollen, es gibt ja auch wohlwollende Verwahrlosung oder wohlwollende Ignoranz. Die FDP ist so ein Fall von wohlwollender Verwahrlosung. Ich bin ja ihnen wohlwollend dahingehend gesonnen, dass ich sie weiterhin für eine demokratische Partei halte. Okay. Gab es da je Zweifel? Mal die Wikipedia-Artikel zur narzisstischen Unterwanderung der FDP lesen. Naja, gut, aber das ist ja ein. Also die DNVP-Geschichte ist ja ein alter Hut. DNVP? Das war vor dem Krieg. Nee, das war nach dem Krieg. Da gab es nochmal eine DNP oder DNVP-Unterwanderung. Ja, aber trotzdem, es gab mal berechtigte Zweifel daran, dass das eine demokratische Partei ist. Na gut, naja, solange sie nicht vom Verfassungsschutz überwacht werden. Ist alles in Ordnung. Das ist in Ordnung. Wer überwacht eigentlich den Verfassungsschutz? Keine Ahnung. Der Innenminister vermutlich. Ach, oder die Innenministerin. Ach du Scheiße. Na, gut, also Wohlwollen. Ist Wohlwollen etwas, was man so auf seine Tugend, auf sein Tugendfleißkärtchen schreibt? Ja. Du bist extrem gesprächig. Ja. Nein. Du stellst so offensichtliche Fragen. Also mal ganz ernsthaft. Was kann man an Humanität und jemandem Gutes wollen denn ernsthaft aussetzen wollen? Okay, gut. Dann können wir sagen, weißt du, okay, guck nein, mal, nimm mal meine gute Freundin Trixi von Storch. Ich meine, der wünsche ich ja auch nur das Beste und dass vielleicht doch irgendwann mal Bildung in dieses aus genetischen Gründen degenerierte Hirn doch noch reinkommt. Ja, warst du da je neidisch auf ihr Hirn? Nee, aber ich muss ja nicht erst neidisch sein und dann wohlwollend zu sein zu können. Meine Haltung kann ja auch einfach eine wohlwollende der Menschheit gegenüber sein. Ich bin ja grundsätzlich sehr wohlwollend, deshalb bin ich ja auch so gegen den Kapitalismus, weil der macht die Menschen kaputt und deshalb will ich den anzünden. Ja, aber es geht doch darum, dass, also wenn ich es richtig verstanden habe. Es geht nicht um Taten, es geht um Haltungen. Ja, aber es geht doch darum, ob du in dem Augenblick, wo du auf jemanden triffst, eine Haltung hast in Richtung Neid oder in Richtung Wohlwollen. Das heißt auf Deutsch, jedem Menschen, den du begegnest, keine Ahnung, sei es der Mensch, dem du da auf der Straße begegnest und du merkst, keine Ahnung, der ist unverschuldet zu Reichtum gekommen. Ja. Oder unverschuldet in eine gute Position gekommen. Ja. Also durch Zufall Verkehrsminister geworden. Ja, dann kann ich dem trotzdem wohlwollend gegenüberstehen. Ich muss nicht alles gut finden, was er macht, aber ich kann trotzdem ein gewisses Wohlwollen beispielsweise in der Debatte behalten und ihn nicht als degenerierten Trottel bezeichnen, sondern ihn einfach als unfähig bezeichnen. Gut, die Frage ist jetzt, also du neidest es ihm nicht. Ja, sondern ich wünsche, ich biete ihm sogar an, dass ich ihn dabei unterstütze, ein guter Verkehrsminister zu werden. Ignorante Gleichgültigkeit ist also auch eine Form von Wohlwollen. Naja, nein, das ist so, ich meine, indifferent kannst du immer sein. Okay. Das ist ja keine Frage des Entweder-Oders. Ich meine, es gibt ja auch Situationen, in denen Wohlwollen und Neid grundsätzlich die falschen Kategorien sind. Ja. Okay, gehen wir mal weiter. Wir haben weiter gesprochen über Gula, also die Völlerei. Ja. Was ist denn das Gegenteil von Völlerei? Das Gegenteil ist die Mäßigung, die Temperantia. Jo. Was putzig ist, weil die Temperenzlerbewegung insbesondere tatsächlich sich dem Thema der Bekämpfung des Alkoholismus verschrieben hat. Ist sogar noch spezifischer eigentlich. Ja gut, die haben sich dann halt nach etwas benannt dann wiederum, aber ja. Also du siehst... Ist das Gegenteil von Völlerei? Mäßigung? Genügsamkeit, Bescheidenheit. Mäßigung, nicht Bescheidenheit. Mäßigung. Naja, ich überlege gerade. Genügsamkeit, Bescheidenheit. Also Bescheidenheit in der Nachfrage. Bedarfsgerecht konsumierend hatten wir ja mal irgendwie auch so quasi als das Gegenteil. Mäßigung. Ja, wer Maß hält, ist auf dem Oktoberfest. Wer Maß hält, völlert nicht. Wir hatten ja über Maß halten, ja genau in dem Zuge auch schon gesprochen, dass quasi Überkonsum. Ja. Ja, ich meine, da sind wir bei der Habgier ja auch wieder beim genau gleichen. Also sprich, wir hatten ja über die Habgier darüber gesprochen, dass quasi wer da dieses Maß hält. Und einfach nur seinen Bedarf deckt, der ist nicht habgierig. Wer mehr als seinen Bedarf, wer mehr als die Bedarfsdeckung hat, ist es sofort habgierig. Mhm. Und das ist ja, ob du jetzt konsumierst oder besitzen willst, spielt es ja keine Rolle. Am Ende des Tages geht es ja einfach nur um Bedarfsdeckung und alles, was über die Bedarfsdeckung drüber geht, ist eben nicht Mäßigung. Mhm. Also ist Mäßigung eigentlich schon das richtige Wort dafür. Das ist doch schön. Würdest du Mäßigung auf dein zeitgenössisches Tugendkärtchen draufschreiben? Passt das tatsächlich? Also kannst du tatsächlich sagen, okay, ich konsumiere immer nur genau im richtigen Maß? Ist das wünschenswert? Nicht ja, tue ich das, sondern ist das wünschenswert? Ja, ja, ich will darauf raus, ist das wünschenswert? Also würdest du jemanden als schlau bezeichnen, der das tut? Nö. Denn tatsächlich ist ja das Erstrebenswerte, dass du doch immer ein eine Spur drüber gehst, weil Wachstum ist ja die Triebfeder, ja, naja, also des Kapitalismus. Ja, also wenn du musst ja immer für schlechtere Zeiten auch vorsorgen. Du musst ja immer mindestens die 10% Grillgut mehr einpacken, falls doch noch irgendwer zum Grillen kommt. Na ja, oder du grillst einfach nicht. Aber sagen wir es mal so, also die Mäßigung im Eigenkonsum ist, glaube ich, durchaus etwas Erstrebenswertes, aber sobald du an Soziales denkst, ist Mäßigung schwierig. Naja, aber sollten wir uns als Gesellschaft nicht auch mäßigen und vielleicht darüber nachdenken, ob es als Gesellschaft erstrebenswert ist, dass wir Menschen produzieren, die mit ihrem eigenen Privatflugzeug zum Parteitag fliegen können? Oder mit ihrem Porsche dahin fahren? Naja gut, er hält sich ja da oben ans Tempolimit. Ja. Im Luftraum, also. Ja, aber können wir eine solche Gesellschaft wollen, in der Friedrich Merz möglich ist? Du meinst, ist es möglich, aber trotz allem nicht erstrebenswert? Ja, nur weil etwas möglich ist, heißt es ja noch lange nicht, dass es erstrebenswert ist. Ansonsten bist du ja in dieser Anything-Goes-Logik. Und das ist ja wieder, das wäre ja nicht gemäßigt. Ja. Ja, grundsätzlich würde ich sagen, gerade wenn du im vernünftigen Bereich unterwegs sein möchtest, also sprich Maß halten möchtest und so, dann ist das durchaus etwas, was wünschenswert und was sogar tatsächlich heutzutage irgendwie hoch angerechnet wird. Also du hast ja durchaus mit allen möglichen Fitness-Trackern und allen möglichen Fitness-Apps und was weiß ich was. Es ist ja, kommt ja nicht von ungefähr, dass die Menschen sich quasi irgendwelche Sujets holen, um sich zu mäßigen. Mhm. Also dementsprechend ist Mäßigung durchaus etwas, was ja, also im Grunde wird ja auch hoch angerechnet, wenn du Selbstdisziplin an den Tag legst. Mäßigung ist durchaus eine Tugend, die erstrebenswert ist. Ja, gut. Ich möchte kurz, um den Gedanken noch ein bisschen weiterzutreiben, auch noch kurz ins Spiel werfen, dass es ja auch auf der anderen Seite noch was gibt. Mäßigung ist ja nicht Askese. Ja, klar. Das wäre ja quasi das Gegenteil. Und wir hatten es, glaube ich, in irgendeiner von den Folgen mal dieses Maß und Mitte halten, dieses aristotelische Modell. Aristoteles sagt ja grundsätzlich immer, dass Tugend in der Mitte liegt. Und dann wäre Mäßigung ja das Mittlere zwischen Völlerei und Askese. Das heißt, also hin und wieder auch ein Stück Käse essen ist okay, nur halt nicht jeden Tag. Genau. Deswegen sage ich ja, also Mäßigung an sich ist durchaus, glaube ich, was erstrebenswertes ist. Sehr schön. Ja. Gut, weißt du, welche Folge danach kam? Nein. Und weil man mich vor der Aufnahme dazu gezwungen hat, neu zu starten, habe ich auch meine Folgenübersicht nicht mehr online. Die Habgier. Die Habgier, lateinisch Avaritia. Genau. Und das Gegenteil der Habgier ist, möchtest du es sagen? Ja, die Caritas. Die Caritas. Wissen die das, dass sie nicht habgierig sind? Möglicherweise. Die Caritas ist ja tatsächlich die christliche Tugend überhaupt. Ja, die Mildtätigkeit. Ja. Oder Nächstenliebe. Weiß die CDU, dass sie christliche Werte vertreten sollte und dementsprechend ja Caritas unterstützen? Kannst du dich noch an diese Aktion, ich glaube von Greenpeace war es, erinnern, die der CDU das C entführt haben? Ja. Ich glaube, das C ist bis heute nicht nach Hause gekommen. Gut, Mildtätigkeit. Also Menschen, tue Gutes und rede halt nicht drüber, aber tue Gutes. Genau, sei freigebig mit dem, was du hast. Gib was ab. Genau. So. Wir haben ja in der Folge tatsächlich immer mal wieder auf Scrooge referenziert, der ja so das, ich habe das vor allen Dingen gemacht, der so das, das Paradebeispiel eigentlich für einen habgierigen Menschen ist, und der verläuft ja genau diesen Wandel. Am Ende kommt er ja mit der Gans bei der Familie von seinem Schreiberling vorbei, glaube ich, und schmeißt Geld durch die Gegend oder sowas und ist geläutert. Der Ebenezer. Genau, der Ebenezer. Also eigentlich sind wir ja auch auf Mildtätigkeit angewiesen. Ne? Wir betteln ja auch immer drum, dass wenn jemand was übrig hat, dass man uns doch was davon in den Hut schmeißen könnte. Dementsprechend sind wir natürlich sehr dafür, dass Mildtätigkeit eine Tugend ist. Ja, ja, und ich meine, der Witz ist ja der, wenn du überlegst, alles, wo du jetzt so um die Jahrhundertwende darüber gesprochen hast, was die Lohnnebenkosten oder auch Lohnstückkosten betraf, da hatte man ja die Lohnnebenkosten quasi so reduzieren wollen und hat das den Menschen eingeredet, so, ja, man muss die Lohnnebenkosten senken. Was ja nicht heißt, man muss den Menschen was Gutes tun, sondern man sollte die Sozialabgaben, die sowohl Arbeitnehmer als auch eben Arbeitgeber, wo es eben Lohnnebenkosten sind, senken. Und damit eigentlich auch eine Form der Mildtätigkeit senken, weil damit hat man ja quasi die Versicherungen etwas geschröpft. Ja, also letzten Endes sind solche solche Versicherungen, aber auch sowas wie Genossenschaften tatsächlich so das klassische Beispiel für Mildtätigkeit, wo man sich zu vielen zusammenschließt, um soziale Absicherung zu leisten. Ja, also dementsprechend Mildtätigkeit, ich glaube, da kann man auch Fleißkärtchen, Tugendkärtchen, jo. Genau, brauchen wir mehr von. Genau, also ich glaube da, wir sind momentan so bei 3 von 3 ganz gut unterwegs. 3 von 3 finden wir Töfte, ja. Ja, jetzt kommen wir wahrscheinlich zur ersten diskutablen Todsünde und die, dann müsste jetzt die Wollust drankommen, richtig? Genau, Luxuria, die Wollust. Genau, der Gegenteil ist die Keuschheit, Castitas. Genau. Ja, und wie findest du denn so Keuschheit? Ja, genau, wir hatten ja schon bei der Wollust so die Frage, Wollust war ja so tatsächlich komplett irrationales, komplett lustgetriebenes Verhalten, wo wir dann quasi schon so gesagt haben, ja, okay, das ist vielleicht tatsächlich nicht unbedingt rationales Handeln. Mhm. Oder auch nicht unbedingt das, wo du heutzutage so den Sinn siehst. Ja. Aber Keuschheit als Gegenbewegung komplett zu sagen, ey, was heißt denn Keuschheit konkret dann in der modernen Gesellschaft? Weil im Grunde ist ja Keuschheit eigentlich auch nur die Mäßigung im Umgang mit Sexualität. Aber wie weit mäßigst du dich? Wie weit bist du denn dann keusch? Weil Keuschheit... Ja, im religiösen Sinne, der hängt halt an der Religion, oder? Ich weiß nicht, ob es an der Religion, es hängt an den Moralvorstellungen der Gesellschaft, die können religiös geprägt sein, müssen sie aber nicht zwangsläufig, sind sie meistens, aber muss ja nicht zwangsläufig so sein. Das heißt aber eigentlich, wenn du jetzt nicht gerade irgendwelche Hinterzimmer eröffnest, und da irgendwelche, keine Ahnung, Apfeldrogen nimmst und da dann, oder Apfeldrogen verteilst und da dann irgendwelche Menschen missbrauchst, was ja dann quasi Lustbefriedigung und Wollust wäre. Wenn du quasi einfach nur eine, keine Ahnung, verantwortungsbewusste, konsensuelle Sexualität lebst in einer Gesellschaft, würde das ja quasi, wenn das die Moralvorstellungen der Gesellschaft sind, diese Mäßigung im Umgang mit Sexualität, also quasi Keuschheit bedeuten, richtig? Ja. Also wenn du die Religion rausnimmst, dann ja. Wenn du die Religion natürlich reinnimmst, wie es die Religion sieht, also Sex nicht zur Triebbefriedigung, sondern Sex zur Fortpflanzung, dann pfui pfui, aber ansonsten ist Keuschheit eigentlich sogar was erstrebenswert ist. Also wenn wir es wirklich daran festmachen, dass es ja, ich habe da im Nachgang auch noch mal ein bisschen weiter drüber nachgedacht und wir erleben ja, die Folge geht jetzt live am Ende des Pride Month. Ja. Ja. Genau. Wir haben mal wieder einen Monat voller Diskussionen darüber gehabt, was man darf, was man nicht darf. Dass auf einem kleinen CDU-Parteitag hat eine Eisschnellläuferin irgendwelche Geschichten über Kinder erzählt, die Papa und Mama brauchen ganz dringend. Wir diskutieren mal wieder über Kings at Pride, juhu. Ich glaube, ein moderner Begriff von Keuschheit müsste tatsächlich mehr so in den Blick nehmen, was da auf der anderen Seite steht. Und ein moderner Begriff von Keuschheit wäre, glaube ich, fast eher zu sagen, macht euch mal locker, Leute. Also, solange die euch nichts aufzwingen, dass der böse Schwule von hinten an dich rangeschlichen kommt und dich zum Popo-Sex zwingt, dann lass den einfach machen. Das wäre fast schon der modernere Begriff, den wir hier brauchen würden. Ich weiß jetzt nicht, wie du da jetzt irgendwie diese Komponente reinkriegst, weil ich glaube, Wollust ist ja auch im heteronormativen bereits ein Problem. Also ja, da musst du gar nicht diesen. Ja, ich komme halt aus meinem Feld und wir führen jedes Jahr wieder aufs Neue Diskussionen darüber, dass bitteschön, braucht man Prides überhaupt noch? Oder ich will nicht, dass bitte zeigt nicht vor den Kindern, dass ihr schwul seid, drückt denen eure Sexualität nicht ins Auge, ja, Leute, echt. Okay, jetzt verstehe ich den Take. ja gut, also die Sexualität Kindern ins Auge drücken. Auch da brauchst du natürlich gar nicht erst diesen Zug, weil geh mal immer noch an den Kiosk. Weil Heten machen das ständig. Nein, geh halt mal immer noch an den Kiosk und du findest da halt immer noch dieses lustige Busenheftchen aus St. Pauli. Du findest noch immer das lustige Busenheftchen mit dem Hasen vorne drauf. Also auch das gibt es immer noch und Ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber wenn du da so die Werbeplakate heutzutage anschaust, ich finde nicht, dass Sex Sells irgendwie sowas war, was in den 90ern gezogen hat, und man danach gesagt hat, okay, das mit dem Sex hat sich jetzt irgendwie überlebt, wir machen das jetzt nicht mehr. Sondern ich finde, irgendwie Sex Sells ist auch immer noch eine Werbestrategie, die durchaus noch da ist und im öffentlichen Raum stattfindet und dementsprechend Kindern drückst du auch so Sexualität ins Gesicht. Ja, also man muss, wenn man so dir das Argument genauer anschaust, dann was passiert auf einem Pride, dass sich zwei Männer küssen und dann ist eigentlich immer, wenn sich ein Mann und eine Frau in der Öffentlichkeit küssen, schon, dass die armen Kinder heterosexuelle Sexualität ins Gesicht gedrückt bekommen. Es ist schon alles sehr schlimm, was man so als Kind heute durchmachen muss. Genau, aber von daher müssen wir uns heute noch mit Keuschheit beschäftigen oder ist Keuschheit noch eine Tugend? Ja, das ist eben genau der Take, den ich haben wollte, wo ich sage, weiß nicht, ob die Keuschheit, wenn du sie an der religiösen Moralvorstellung aufhängst, dann überhaupt noch was Zeitgemäßes ist. Ja gut, Religion ist nicht zeitgemäß, aber die interessante Frage ist ja, also Mildtätigkeit funktioniert ja auch ohne Religion, Mäßigung und Wohlwollen funktioniert ja auch ohne religiöse Vorstellungen, also christliche Vorstellungen davon, was Mildtätigkeit sein sollte. Gute Werke kann man auch verrichten, ohne christlich zu sein. Klar, aber Keuschheit hängt sich ja, wie du selbst schon gesagt hast, an Moral auf, an Moralvorstellungen. Das sind Tugenden. Tugenden hängen sich alle an Moral auf. Tugenden sind das Kernthema der Moralphilosophie. Na, mäßigen kann ich mich komplett ohne Moral. Ja, aber du stellst dir immer die Frage, ob das gut ist oder nicht. Du machst das ja nur, weil es gut ist. Und damit ist es ein moralisches Thema. Nein, ich nehme nur überhaupt nicht moralisch. Das, natürlich. Ich kann mich auch mäßigen, weil ich einfach nicht fett werden will. Weil du fett werden nicht gut findest. Nein, weil es auch einfach krankheitsinduzierend ist, also in dem Sinne. Und Krankheit ist was Schlechtes. Hi. Das hängt aber nicht an der Moral, das hängt auch einfach am Lebenswillen. Dann sprechen wir aber nicht mehr über Moral dann sprechen wir nicht mehr über Mäßigung im Moral, im tugendhaften Sinne. Dann sprechen wir nicht mehr über Mäßigung, wie die hier gemeint ist. Ja, aber pass auf, also Keuschheit, also Moralvorstellungen in Richtung Keuschheit, das hängt ja wirklich, wenn es als Todsünde im Kontra steht, natürlich zu dem, was die Kirche, die das Ding als Todsünde definiert, und dementsprechend die alte backene Keuschheit der Kirche ist definitiv nicht mehr das, was du heutzutage haben willst. Dementsprechend müsstest du jetzt erstmal gucken, was ist die Moralvorstellung einer Gesellschaft, und da wirst du heutzutage richtig, richtig, richtig großartig ins Schwimmen kommen, weil du irgendwie so eine richtige klare Definition von welcher Moralvorstellung vertritt unsere Gesellschaft eigentlich aktuell? Naja, also wir konnten uns doch wirklich, ja. Also wir konnten uns doch darauf noch einigen, dass das, was Andrew Tate gemacht hat oder auch wofür ein Donald Trump berühmt geworden ist, jetzt nicht unbedingt unseren Moralvorstellungen entspricht. Genau, aber versuch mal einen breiten Konsens, und wie gesagt, da brauchst du schon gar nicht irgendwie die 10%, die den Pride Month ausmachen, dazunehmen, sondern das reicht schon so. Die Sexualmoral im Sinne von wie, wer, wo, was, wann, mit wem, das ist heutzutage trotz allem noch immer eine Schwierigkeit, und wir haben auch immer noch, wie gesagt, eben das Thema Männlein und Weiblein und der böse Schlampenstempel. Also dementsprechend, ich glaube, es ist noch schwierig. Ja, aber das zeigt ja, dass es relevant ist, weil man auch mit einem anständigen Verständnis von Keuschheit den Schlampenstempel los wird. Ja, genau. Und da sage ich halt, man müsste erstmal quasi innerhalb der Gesellschaft eine Moralvorstellung entwickeln oder sehen, an der irgendwo ein vernünftiger Keuschheitsbegriff festzumachen ist. Und so wie er von der Kirche definiert wird, ist auf jeden Fall falsch. Man merkt, dass du Soziologe bist. Moralvorstellungen entwickelt man nicht aus der Menge der Gesellschaft raus, sondern sie sind da und an denen orientiert man sich. Das ist keine demokratische Veranstaltung, wo man darüber abstimmt. Den Habermas kannst du hier schön mal wieder nach Hause schicken. Na, wieso? Wir können uns auf dem Campus Martius zusammentreffen und da einen wertfreien Diskurs abhalten. Deinen wertfreien Diskurs kannst du hier aber allein halten, dann gehe ich. Es geht schließlich um Faktizität und Geld. Über Geld haben wir gerade schon gesprochen, das war die Sache mit der Mildtätigkeit. Gut, also ich würde den Begriff Keuschheit tatsächlich als nicht erstrebenswerte Tugend sehen. Also wenn du es rein an den Begriff festmachst, weil tatsächlich der christliche Begriff von Keuschheit. Ich glaube, wenn du heute auf dein Tugendkärtchen schreibst, ich bin keusch, ich lebe keusch, dann würde dir jeder Firmenchef sagen, okay, wissen Sie was? Das ist ja schön, aber haben wir nicht jemanden, der Spaß versteht? Ich glaube, ich würde den Menschen allein deshalb schon einladen, weil das jetzt nicht unbedingt ein Wort ist, das man im Alltagswortschatz so häufig antrifft. Hä? Du würdest Menschen zum Vorstellungsgespräch einladen, weil sie Fremdwörter nutzen oder komische Wörter benutzen? Ja. Toll. Mein Lieblingsessen sind Hors d'oeuvre. Oh, kommen Sie doch mal zum Vorstellungsgespräch vorbei. Das ist ja ein total interessantes Gespräch. Könnte unter Umständen, also wenn der Mensch Hors d'oeuvre richtig schreibt, was gar nicht so einfach ist, dafür müsste ich auch dreimal im Duden nachgucken, bis ich es richtig hinbekomme mit dem stummen S, und irgendwo ist ein Akzent und ein Strich, und ja, da wäre ich beeindruckt. Also zumindest, wenn ich eine Textdarsteller ausgeschrieben hätte. Ein junger Mann mit einem lustigen Blog und teilweise sogar Videoberichterstattung, der so aus dem satirischen Bereich ist, hat die Tage mal 50 französische Fremdwörter ins Deutsche übersetzt. Ja. Er machte aus dem Baguette unter anderem das Knüppelbrot. Dabei wissen wir alle, dass das deutsche Wort für Baguette Stangenbrot ist. Ja, aber Knüppelbrot. Ja. Ich esse gerne Knüppelbrot mit riechendem Käse. Ach. Ja, oder was? Ist das ein Einladungsgrund? Hallo, mein Name ist Jean-Jacques Rousseau. Den würde ich nicht einladen. Ach, kommen Sie mal zum Vorstellungsgespräch. Sie haben einen interessanten Namen. Ja, ich esse gerne Knüppelbrot und Harzer Blasenwurst. Also, wir driften ab. Ich stelle mir gerade vor, wie du dich bewirbst in so einem Modehaus und sagst, ja, ich mag gerne fesche Kleidung. Das Wort fesch wird sehr unterschätzt. Außerdem tust du, glaube ich, gerade unseren eher südlich gelegenen Zuhörerinnen, Zuhörern und Zuwombats ein bisschen Unrecht, weil, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das im österreichischen Deutsch noch relativ häufig zum Einsatz kommt. Fisch. Fesch, ja. Ja. Ja, und wo wir gerade bei der Mode sind, du kennst ja diese lustige Taste bei Konsolen früher. Da gab's eine Select-Taste. Na, da gab's auch eine Mode A und Mode B-Taste. In Amerika hieß es eben das Fashion. Ich bin ein Podcaster, so. Holt mich hier raus. So, wollen wir über Superbia und das Gegenteil sprechen? Also vom Hochmut zur Demut. Humilitas. Ja. Ja. Ha. Demut. Ist Demut etwas, was heutzutage zeitgemäß ist? Ich möchte zu diesem Thema Christian Lindner befragen. Ich möchte zu diesem Thema jeden von diesen verfickten Startup-Evangelisten befragen, die sich hinstellen und deren einzige Lebensleistung es ist, hunderte von Milliarden Mark, Euro, Dollar verbrannt zu haben und nicht mal ein funktionierendes Produkt hinzustellen, aber sich für den geilsten Scheiß seit Adam und Eva zu halten. Oder der Arche Noah, mindestens. Okay. Ein bisschen mehr Demut würde da echt gut tun. Statt immer nur Föhn zu spielen. Föhn. Ja. Auch ein föhnes Wort. Ja. Auch was, wo viele Leute im Duden für nachschlagen mussten vor der Rechtschreibreform. Ich glaube, du darfst es mittlerweile ohne H schreiben. Ja, ich glaube. Sollte man es überhaupt ohne H schreiben? Warum auch mit H? Ja, weil es eigentlich mit H geschrieben wird, aber egal. Ich dachte immer, Föhn ist einfach nur das Gerät, das die Haare schön macht, und weil man da quasi, also schön schreibst du auch ohne H, zumindest hinterm Ö. Und, ja, aber vorm Ö schon. Und wenn du sagst, Föhn macht schön, musst du es beides ohne H schreiben, sonst. Sonst reimt es sich nicht, ja. Sonst reimt das nicht optisch. Ja, das ist schlecht. Ja, der berühmt-berüchtigte optische Reim. Genau. Der Föhn. Ja. Du solltest auch ein bisschen demütiger sein, was deine Karlauer angeht. Ja, ich finde tatsächlich, Demut ist, wäre eine angebrachte Tugend heutzutage. Sie ist leider irgendwie ganz häufig nicht vorhanden. Ja, ich bin gerade so ein bisschen hin und her gerissen. Es gibt ja auch ganz viele Menschen, die ihr Licht arg unter den Scheffel stellen, die ein bisschen zu demütig sind. So, ja, all diese armen Geisteswissenschaftler mit Imposter-Syndrom. Ja, wobei, man muss ja immer aufpassen. Ich meine, die Frage ist und bleibt eben auch immer, du hast nur so 100 Jahre Lebenszeit, du hast eigentlich auch nur einen Wurf. Du wirst nicht rausfinden, ob du der beste Sousaphonspieler bist. Ich werde der allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Die Schwierigkeit besteht ja schon, also, weißt du, ich könnte jetzt davon ausgehen, dass ich ein ultra großes Talent habe in Golf. Ja. Ich werde es nur vermutlich nicht rausfinden, wenn ich es nicht versuchen werde. Hast du nicht hier Mario Golf? Ja. Wie gut bist eben, du? Ja, schon so ziemlich taugt. Aber ja, definitiv. Wenn du morgens in den Spiegel schaust, da hast du ein bisschen nach Golfball aus, oder? Ja, aber weißt du, der springende Punkt ist, ich werde es nicht rausfinden, wenn ich es nicht testen werde. Genauso wenig wie Sousaphon. Das heißt auf Deutsch, ich habe schon eine gewisse Bescheidenheit, weil ich einfach sage, okay, keine Ahnung. Die Startup-Typen erwachen morgens, sagen sich, hey, ich bin der weltbeste Sousaphonspieler, gib mir Geld. Lassen sich dann dafür bezahlen und merken, scheiße, sie sind's gar nicht. Blöd gelaufen. Weißt du, was mir gerade auffällt? Was denn? Diese allermeisten Startup-Fuzis sind Vivis. Wiesbadener Wirtschaftswissenschaftler. Ja, BWLer nennt man sie auch manchmal, ne? Ja, Vivis klingt mehr nach dem, was sie eigentlich sind. Süße kleine Hündchen, denen man den Kopf tätscheln muss. Nein. Vivis sind Menschen, die Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre studiert haben und Volkswirtschaftslehre in dem Ausmaß gelernt haben und studiert haben, dass sie zumindest wissen sollten, dass der betriebswirtschaftliche Aspekt nicht alles ist. BWLer sind Menschen, die die VWL am Rande mitbekommen haben, damit sie wissen, was sie in Schutt und Asche legen, wenn sie betriebswirtschaftlich unterwegs sind. Dafür gibt es viel zu viele Unis, die noch nicht mal einen anständigen volkswirtschaftlichen Studiengang eigenständig anbieten. Ich glaube, den kriegst du häufig nur im Master, wenn überhaupt. Ich kann über Bachelor- und Master-System nicht arg viel sagen. Ich kann allerdings über das BWL-Studium sagen, Mikro- und Makroökonomik reichen nicht aus, um am Ende tatsächlich, glaube ich, das komplett so durchdrungen zu haben. Und ja, ich glaube schon, da kann man in Sachen Volkswirtschaftslehre schon noch eine Schippe drauflegen im BWL-Studium. Ja. Aber dann ist man halt Wirtschaftswissenschaftler. Ich habe mehr so gerne Makroobjektive. Ja. Ja, aber auf jeden Fall scheint es so also ein kulturelles Problem zu sein. Also vielleicht ein bisschen weniger Selbstbewusstsein für Vivis und ein bisschen mehr für Geisteswissenschaftler, dann wäre doch alles viel schöner. Vor allem als Wirtschaftswissenschaftler weißt du, wie du mit der unsichtbaren Hand umgehen sollst und dass sie das, was du da anzündest, nicht löscht. Ah ja. Also ich weiß als Geisteswissenschaftler auch, wie man mit der unsichtbaren Hand umgeht. Man nimmt sie und macht rechts und links und wieder rechts und wieder links, solange bis Vernunft in das Hirn kommt. Weißt du, der BWLer zündet quasi den Markt an. Also sagt, na, der Markt wird es schon regeln. Der Volkswirt weiß, nein. Stimmt. Also das heißt, wir brauchen mehr Demut für BWLer. Der Unterschied zwischen einem Wirtschaftswissenschaftler, einem echten Wirtschaftswissenschaftler und einem BWLer ist, der eine wählt FDP, der andere ist am rechten Flügel der SPD dran, der weiß, du brauchst so ein bisschen Ordo. So ein bisschen Ordo. Du brauchst ein paar Subventionen. Die rechter Rand der SPD. Das ist Per Steinbrück. Was ist das der Unterschied zwischen Keynes und Keynes? Das ist Wolfgang Clement. Ist ja widerlich. Ja. Und Gerhard Schröder. Es wird immer schlimmer. Nein, Gerhard Schröder ist an gar keinem Flügel. Der ist abgehoben. Der ist... Gerhard Schröder ist in Hannover. Das würde ich jetzt nicht als abgehoben bezeichnen. Und in Moskau. Ja, manchmal. Aber da fährt er, glaube ich, mit dem Fahrrad hin. Gut, wir sprechen weiter über unsere Tugenden und über Untugenden. Denn ich glaube, wir sind uns einig, Demut würde uns allen ein bisschen... Ja, also manchen. ...wohler tun. So, ja, ich glaube, so manchmal so ein bisschen explorativeres Handeln, ein bisschen mutigeres Handeln. Aber es ist ja beides Mut. Also es ist ja Demut und Hochmut. Ja, aber D ist ja runter und hoch ist drüber und so Mittelmut. Mittelmut tut vielen gut. Ja, manchmal auch muss es ja auch einfach nur am Tag stattfinden, also Hellmut. Ach, ja. Wir kommen zur Faulheit. Arcadia. Ja. Yeah. Und das Gegenteil ist die Industria. Der Fleiß. Ach ja. Und ich an der Stelle bin ich tatsächlich zu der Meinung, nein. Nein! Nein, brauchen wir nicht. Denn so wie er kommuniziert wird als Gegenteil von Trägheit, Faulheit, Arcadia, ist der Fleiß tatsächlich das, was am Ende nicht dahin führt, dass du Mäßigung an den Tag legst. Und nicht an den Tag. Also, Fleiß ist das, was am Ende Wachstum generiert. Und das ist so manchmal so ein bisschen überdreht. Also warst du nicht derjenige, der vorhin Wachstum total toll fand? Du kleiner Kapitalismus-Apologet? Wachstum im gesunden Rahmen als Sicherheitspolster in der heutigen Zeit. Also Mäßigung, Maßhalten im Sinne von Bedarf plus Schutzschild quasi. Ja. Und Fleiß ist ja in dem Fall etwas, was heutzutage nicht mehr mit, hey, tu was, sondern tu mehr. verbunden wird. Weißt du, ich meine? Ja, aber das ist ja die übersteigerte Variante ins andere Extrem hinein. Für das eine genau, damit Begriff. Bist du nicht bei der Mäßigung. Genau, das ist ja das, was du ja vorhin schon gesagt hast. Im Grunde geht's ja bei Völlerei und Askese ist die Mäßigung die Mitte. Ja. Aber bei Faulheit ist eben der Fleiß nicht die Mitte. Also bist du dir sicher? Was ist denn die Übersteigerung von Fleiß? Mir fehlt gerade der Begriff dafür. Aber nur weil es keinen Begriff dafür gibt, heißt es ja nicht, dass es das gibt. Also Fleiß ist für mich all das, was diese bürgerlichen Sekundärtugenden sind. Pünktlichkeit, Beharrlichkeit, das ist für mich Fleiß. Lernbereitschaft und über eine Übersteigerung davon, dass die Übersteigerung von Fleiß, das sind diese, ich schaffe 60 Stunden die Woche, Familienväter, die darüber alles andere vergessen, was im Leben wichtig ist. Zeit mit den Kindern verbringen, Zeit für Hobbys, Zeit für Freunde, Zeit für die Herzinfarktprophylaxe. Das ist für mich die Übersteigerung davon. Okay, es ist trotz allem eine Form von Fleiß. So wird es gerne konnotiert, aber so grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass das zwangsläufig so ist. Vielleicht, wenn du es mal mit Zielstrebigkeit gleichsetzt, dann kannst du natürlich deine Ziele verfolgen und trotzdem sehen, was rechts und links des Weges geht. Mach wir es mal. Moralphilosophie funktioniert immer hübsch über Metapher. Nimm du hast so eine Wegstrecke, so eine Wanderung, den Berggipfel hoch. Derjenige, der faule Mensch, der geht halt gar nicht hoch, obwohl es irgendwie erstrebenswert ist, dass man den Gipfel hochgeht. Dann kannst du halt da hochwandern und auch zügig Tempo vorlegen, aber dir zwischendurch Zeit nehmen, rechts und links gucken, ein paar Blümchen pflücken, dein Butterbrot zu nehmen. Oder du könntest beschließen bei 30 Grad und Hitze, dass du unbedingt einen Marathon auf den 2000er laufen möchtest. Ja. Gut, aber magst du dann nicht trotz allem oben ankommen? Also der Fleiß führt ja trotz allem irgendwann zu einem Endergebnis. Und das heißt Fleiß. Die Frage ist immer, was der Preis dafür ist. Des Maßstabs. Also im Grunde haben wir kein gutes Wort, weil Fleiß quasi alles abdeckt von tu ein bisschen was bis tu mehr bis tu alles bis du kaputt bist. Ja, also klar, wir brauchen ja einen Begriff, der irgendwie definiert, dass du etwas tust, also nicht faul oder nicht träg. Es gibt's halt einfach nicht. Ja, ich überlege gerade, ist Ehrgeiz das, was man vielleicht dazwischen setzen, was man da hochsetzen könnte. Wie gesagt, ja, ich glaube, es ist du hast einen Punkt da. Dass wir als Gesellschaft tatsächlich tendenziell ein Problem dafür haben, aber auch nur, weil wir uns in einer Leistungsgesellschaft aktuell bewegen, die keinen guten Begriff für ihre extremen Auswüchse hat. Vielleicht wäre das mal eine Aufgabe, das zu entwickeln und den Fleiß an die richtige Stelle zu rücken. Ja, plus wir haben solche apologetischen Sätze wie Leistung muss sich wieder lohnen, als täte sie es bisher nicht. Ja, genau. Das ist ja das, Leistung muss sich wieder lohnen, also Fleiß muss sich wieder lohnen. Er tut's gerade scheinbar aktuell nicht. Also können wir uns darauf einigen, dass vielleicht die übersteigerte Form, für die wir sprechen, die Hartz-Reformen sind? ich will oder die Müntefering-SPD? Es gibt Faulheit, Fleiß und Müntefering? Ich will den Text sogar noch weiterziehen. Weil der Witz ist ja, Leistung muss sich wieder lohnen. Aber du siehst ja, dass es Menschen gibt, die von einem System belohnt werden. Also scheinen die belohnt zu werden. Entweder sie haben keine Leistung oder sie leisten einfach noch mehr. Sprich, Leistung muss sich wieder lohnen. Der Mittelstand soll auch was davon abhaben. Die Oberschicht leistet natürlich viel, viel mehr und hat dementsprechend die Leistung. Ja. Das ist ja das Witzige daran. Dieser Fleiß, der da dahinter steckt, der ist ja der, der am Ende dann tatsächlich Volkskrankheit, Burnout durchaus begünstigt. Weil du dich natürlich kaputt arbeitest, weil du natürlich fleißig ein fleißiges Bienchen bist, quasi. Mhm. Ja, ein zu fleißiges Bienchen. Ja, eben ein zu fleißiges Bienchen. Aber ein fleißiges Bienchen. Das stimmt natürlich. Meinst du eigentlich, dass wie die FDP ihre Autopolitik nur deshalb macht, weil die auch an dieses Leistung muss sich wieder lohnen glaubt? Du meinst mehr PS gleich mehr Lohn? Ja. Nee, du kennst noch diese lustige Region, aus der du da stammst. Da gab es Leute, die nannte man Kumpel. Ja, das war ein bisschen nördlich von mir, aber du schmeißt das ja immer alles zusammen. Ja, also für euch da aus dem Ruhrgebiet gab es ja die Kohlekumpel. Ja. Und die Kohlekumpel wurden subventioniert von der SPD. Ja. Die hat schon längst keiner mehr gebraucht, aber die haben da irgendwie... Ja, die haben munter weiterhin Maulwurf gespielt. Und Kultur gepflegt. Wir sind uns relativ einig, dass die Deutschen ziemlich verpennt haben, dass sie nochmal führend in Sachen Auto- und Elektroautos sind. Also die Weltwirtschaft wird sich da sicherlich drum kümmern, dass in Deutschland dementsprechend irgendwann die Autoindustrie auch sicherlich ihre Pforten mehr und mehr zumachen darf. Mhm. So, dementsprechend ist die FDP einfach die SPD für Autounternehmen. Mhm. Die sorgen einfach noch dafür, dass du noch so ein bisschen subventioniert Autoindustrie förderst. Träumchen. Hätten sie mal die Solarenergie Firmen subventioniert im Osten. Dann hätten wir nämlich hier tatsächlich ein großes DAX-Unternehmen, das Solarunternehmen. Ja, aber das hat man ja pleite gehen lassen. Ja klar, natürlich, weil man dachte sich, das kauft doch eh der Chineser. Ja, außerdem hatten die Solarpanels halt nicht so viel Leistung wie so ein Atomkraftwerk. Genau, aber don't get me started on this point. Ja, sonst gut. Könnte tatsächlich unsere letzte Tugend, über die wir gesprochen haben, nämlich der Zorn, Ira, über mich hereinbrechen. Das Gegenteil ist? Die Geduld, die Patienz, ja. Genau, Patience, ja. Wie der Engländer sagt. Patienz, ja. Ja, definitiv nicht meine starke Seite. Ist denn Geduld tatsächlich eine erstrebenswerte Tugend? Die einen sagen so. Ich sag mal so. Wir waren mit diesem Volk 70 Jahre lang sehr geduldig und sie wählen immer noch rechtsradikale Parteien. Und sie glauben immer noch, dass sich nicht... Wir reden seit 40 Jahren über sauren Regen, Waldsterben, Klimaerwärmung und sonst irgendwas. Meine Geduld ist am Ende und irgendwann müssen sich nicht mehr Aktivisten auf die Straße kleben, sondern ich werde dafür sorgen, dass diese ganzen Menschen, die sich gegen Klimaschutzmaßnahmen wehren, dass wir die festkleben und zwar mit dem geschmolzenen Teer, weil eine Straße so warm geworden ist, dass man sie da reinstecken kann und dann stehen da Trixi und Alice und Friedrich und Christian gemeinsam in Berlin unter den Linden, wo die Linden abgestorben sind, im Teer, weil meine Geduld am Ende ist. Ja, ich hab auch gerade überlegt, so, Geduld, also erstens ist Geduld das Gegenteil von Zorn? Ja. Ja, zornig kann ich ja auch mit jemandem sein und trotz allem geduldig in anderen Belangen halt, aber ich... Hm? Ja, Zorn ist ja eine spontane Gemütsregung, die ja immer was damit... Man kann ja das Gefühl des Zorns, also den Auslöser des Zorns, und man kann auch die Ungerechtigkeit sehen, die einen dazu bewirkt, grundsätzlich zornig zu werden, aber man kann diesen Impuls, jemanden dann zu töten, unterdrücken und stattdessen mit ihm demokratisch diskutieren. Das wäre ist ja ein Zeichen für Geduld. Ja, okay. Gut, so funktioniert der Tag, aber ansonsten... Ja, also so grundsätzlich... So, ja, also so rein pädagogisch. Also du kannst entweder das Kind anschreien, dass es zu dumm ist und warum es das mit der Mathematik nicht begreift, oder du kannst dich halt hinsetzen und das auch zum 25. Mal erklären. Also geduldig sein, ja. Gut, ja. Okay, ja. Das ist eben genau die Frage. Geduld klingt so nach, ich lass halt einfach mal die Menschheit gewähren und warte einfach mal geduldig ab. Ja gut, also das wäre ja das ist ja so eine Art von Gleichgültigkeit. Das ist ja Gleichgültigkeit eigentlich. Man sitzt 40 Jahre lang da und sagt, Leute, könnt echt mies werden. Ey Leute, könnt echt heiß werden. Leute, könnt echt beschissen werden. Aber wart mal ab. Ich lass euch mal selbst auf den Trichter kommen. So, das mit dem Klima ist nicht so ganz einfach. Vielleicht versteht ihr es ja doch mal irgendwann. Und dann gehst du hin und sagst, okay, Leute, seid ihr bescheuert? Jetzt Action und ab die Post. Also Zorn. Ja, deshalb würde ich sagen, also tatsächlich das, was wir erleben, also sowas wie letzte Generation, die würde ich jetzt auch nicht in die Zornesecke stellen, sondern die würde ich sagen, die waren sehr lange sehr geduldig und sind jetzt sehr berechtigt, sehr verärgert. Das ist Moment, halt. Also die Blagen haben überhaupt nichts mit Geduld zu tun. Die Blagen die sind hätten, auch schon seit 16 Jahren auf der Welt und dürfen sich so einen Scheiß anhören. Die hätten noch ein bisschen warten müssen, um in den Ticker von Geduld zu kommen. Meinst du, sollten sich mehr alte Leute auf die Straße kleben? Ja, klar. Das wäre auch gar nicht so blöd eigentlich. Also wenn die alle wenn das alles so Boomer wären, die sich da auf die Straße kleben würden und dann doch mal jemand ausrastet und die überfährt, dann das wird ja auch die Rentenkassen entlasten. Ja, weißt du, im Grunde Boomers for Future. Im Grunde müssten sich wirklich die Boomers for Future auf die Straße kleben, weil die müssten ja sagen, Leute, der Club of Rome hat es schon gesagt, seid ihr eigentlich geistig behindert? Habt ihr es nicht verstanden? Wir hatten jetzt wirklich lange Geduld mit euch. Lange Geduld. Weißt du, so müssten sich die Leute auf die Straße... Nicht diese letzte Generation. Weißt du, ich glaub, die hatten einfach in der Schule so Lehrer, die sich halt nicht hingesetzt haben und es zum 25. Mal noch dem Joachim erklärt haben, sondern eher so gleichgültige Lehrer, die gesagt haben, ah, Joachim, du verstehst es eh nie. Wir machen jetzt weiter im Stoff. Du kannst mal BWL studieren. Gut. Geduld. Ist das was Erstrebenswertes? Nein, irgendwie nicht und irgendwie doch, oder? Also so ein bisschen Geduld täte, glaube ich, der Menschheit an manchen Stellen, wenn wir es jetzt nicht gerade vom Klima haben, an manchen Stellen täte Geduld, glaube ich, auch gut, wenn man einfach mal so ein bisschen, weiß nicht. Menschen sollen sich nicht so anstellen, Leben ist Veränderung. Sich in seinen Ansprüchen mäßigt und geduldig, anstatt jetzt sofort und auf der Stelle. Bla, Leben jetzt ist Veränderung, kein Tag ist wie der gleiche und wenn du geduldig wartest, bis wieder die perfekte Gelegenheit für das kommt, was du vorhast, dann wird die perfekte Gelegenheit nie kommen. Also jetzt machen! Halt, nein, wir reden nicht von der perfekten Gelegenheit, auf die man wartet, sondern einfach nur, ich meine, wenn du dir anschaust, wie so mancher durchdreht, wenn sein Paket nicht heute, sondern morgen erst kommt. Wie Menschen ungeduldig werden, wenn irgendwelche Dinge sich verschieben in der Veröffentlichung. Wenn jemand Unreal Tournament spielt. Ich wollte gerade fragen, ob ich jetzt Unreal Tournament spielen darf. Um dieses alte Meme nochmal zu zitieren. Letzte Generation muss das jetzt googeln. Und findet dann raus, dass dieser Typ damals ja tatsächlich geschauspielert hat, was natürlich ja sein Leben verändert hat. Es war tatsächlich, und das wissen bis heute viele nicht. Ja, über diese tragische Geschichte können wir auch mal bei Gelegenheit sprechen. Das haben wir, glaube ich, schon mal irgendwo erwähnt. Hab ich schon mal erwähnt? Wir haben schon mal über Angry German Kid gesprochen. Okay, ja. Hier, Aufforderung an unsere Elite-Wombatantinnen, Wombatanten und Wombatunden, dem Aushilfs-CD doch nochmal zu schreiben, in welcher Folge das war. Ja, bitte. Gut. Also wir haben jetzt die himmlischen Tugenden besprochen. Ja. Tendierst du bei manchen eher zur Todsünde oder eher zur Tugend? Ich tendiere grundsätzlich immer zur Todsünde. Okay. Ich hätte sie gerne alle 7, danke. Mein Herz gilt ja sowieso dem Zorn. Okay. Ja, wobei so manche Kombinationen ja schon ganz interessant sind, so wie fauler Zorn ausschauen soll, das würde mich ja auch mal interessieren. Ja. Nee, ich bin definitiv bei den Untugenden. Wie ist es mit dir so? Also rein vom Lateinischen her bin ich auf jeden Fall eher bei der Untugend. Mhm. Weil a super Bier. Oh Gott. Ich will das nicht. Ja, ich will das nicht. Nee, okay, das ist okay. Ich bin tatsächlich eher so auf der Tugendseite, auch wenn ich bei den Tugenden, deswegen tue ich mir, glaube ich, schwer mit so mancher Tugend, sie als das erstrebenswert Ultimative anzusehen, sondern würde sie tatsächlich eher etwas schleifen, um sie zumindest attraktiver quasi zu machen. Was, wenn du die Keuschheit nimmst, und da sie als Rohdiamanten begreifst und daran schleifst und dann einfach eine vernünftige, selbstbestimmte Sexualität unter, ja. Du könntest ja einfach eine Zustimmung und allem drum und dran setzt als gesellschaftliches, ja, als gesellschaftliche Moralvorstellung. Das wäre schon so ein bisschen so was, was du aus dem Rohdiamanten-Keuschheit vielleicht was Besseres, Schöneres, gesellschaftlich Verträglicheres machen könntest. Weil genau diese Keuschheit ist ja genau das, also die kirchliche Keuschheit ist ja genau das, was am Ende den Vulkan Wollust quasi wiederum ausbrechen lässt. Du kannst ja einfach eine Tugendrücktrittsversicherung anbieten für den Fall, dass es den Leuten doch nicht gefällt. Dann nehmen sie dein Angebot bestimmt an. Gut. Also wir halten fest, du bist eher Team Todsünden, ich bin eher Team Tugend. Ja. Was ich erstaunlich finde an der Liste ist übrigens so, die gesamte klassische Diskussion über Tugenden beschäftigt sich eigentlich immer mit der Tapferkeit. Da kommen wir aber beim nächsten Mal noch dazu. Dementsprechend. Sagen wir mal, vaya con Dios, adios, arrivederci, bye bye. Und das Zeilenende singt zum Abschluss wie immer die Internationale. Und ich wünsche euch alles Gute. Brüder zur Sonne, zur Freiheit, Genossen, geht dahin und feiert schön. Ja, komm Volker, hör die Signale auf zum letzten Gefecht. Die Elite moderiert jetzt ab. Tschüss!